Erster Jesus sagte zu ihnen, ich versichere euch, einige von euch, die hier sind, werden nicht sterben, bevor sie das Reich Gottes in seiner Macht sehen. Zweiter sechs Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit sich und führte sie allein auf einen hohen Berg. Dort wurde er vor ihren Augen verwandelt. Dritter seine Kleider wurden strahlend weiß, so weiß, wie kein Mensch auf der Erde sie bleichen könnte. Vierter dann erschienen ihnen Elia und Mose, die mit Jesus sprachen. Fünfter Petrus sagte zu Jesus, Rabbi, es ist gut, dass wir hier sind. Wir wollen drei Zelte bauen, eines für dich, eines für Mose und eines für Elia. Sechster er wusste nicht, was er sagen sollte, weil sie große Angst hatten. Siebter dann kam eine Wolke und bedeckte sie. Aus der Wolke sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn. Hört auf ihn! Achter als sie sich sofort umsahen, sahen sie niemanden mehr bei sich, außer Jesus allein. Neunter als sie den Berg hinuntergingen, befahl Jesus ihnen, niemandem zu erzählen, was sie gesehen hatten, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden sei. Zehnter sie behielten diese Worte für sich und fragten sich, was es bedeuten sollte, von den Toten aufzustehen. Elfter sie fragten ihn auch, warum die Schriftgelehrten sagten, dass Elia zuerst kommen müsse. Zwölfter Jesus antwortete ihnen, es stimmt, Elia kommt zuerst und stellt alles wieder her. Aber wie kann dann in der Schrift stehen, dass der Menschensohn viel leiden und verachtet werden muss? Dreizehnter ich sage euch aber, Elia ist schon gekommen, und sie haben ihm angetan, was sie wollten, so wie es über ihm geschrieben steht. Vierzehnter als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, sahen sie eine große Menschenmenge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Fünfzehnter sobald die ganze Menge Jesus sah, waren sie erstaunt, liefen zu ihm und begrüßten ihn. Sechzehnter er fragte sie, worüber streitet ihr mit ihnen? Siebzehnter ein Mann aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn zu dir gebracht, der einen Geist hat, der ihn sprachlos macht. Achtzehnter wenn der Geist ihn packt, wirft er ihn zu Boden, und der Junge schäumt, knirscht mit den Zähnen und wird steif. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, aber sie konnten es nicht. Neunzehnter Jesus antwortete ihnen, O ihr ungläubigen Menschen! Wie lange muss ich noch bei euch sein? Wie lange muss ich euch noch ertragen? Bringt ihn zu mir! Zwanzigster sie brachten den Jungen zu Jesus. Als der Geist Jesus sah, zerrte er den Jungen sofort krampfhaft hin und her, so dass er zu Boden fiel und sich schäumend wälzte. 21. Jesus fragte den Vater, wie lange geht das schon so mit ihm? Der Vater antwortete, seit seiner Kindheit. 22. Der Geist hat ihn oft sogar ins Feuer und ins Wasser geworfen, um ihn zu töten. Aber wenn du etwas tun kannst, dann hab Mitleid mit uns und hilf uns. 23. Jesus sagte zu ihm, du sagst, wenn du etwas tun kannst? Für den, der glaubt, ist alles möglich. 24. Sofort rief der Vater des Jungen, ich glaube. Hilf meinem Unglauben. 25. Als Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, befahl er dem unreinen Geist und sagte zu ihm, du stummer und tauber Geist, ich befehle dir, fahr aus von ihm und komm nie wieder in ihn hinein. 26. Der Geist fuhr mit einem Schrei und starken Krämpfen aus dem Jungen. Der Junge sah aus wie tot, so dass viele sagten, er ist gestorben. 27. Jesus aber nahm ihn bei der Hand und richtete ihn auf, und der Junge stand auf. 28. Als Jesus nach Hause kam, fragten ihn seine Jünger allein, warum konnten wir diesen Geist nicht austreiben? 29. Er antwortete ihnen, diese Art von Geist kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. 30. Sie gingen von dort weg und reisten durch Galiläa. Jesus wollte nicht, dass jemand davon erfuhr, 31. denn er lehrte seine Jünger und sagte ihnen, der Menschensohn wird in die Hände von Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn töten, aber drei Tage nachdem er getötet wurde, wird er auferstehen. 32. Sie verstanden diese Worte jedoch nicht und trauten sich nicht, ihn danach zu fragen. 33. Sie kamen nach Kapernaum. Als Jesus zu Hause war, fragte er sie. Worüber habt ihr unterwegs gesprochen? 34. Sie schwiegen, denn sie hatten unterwegs darüber gestritten, wer von ihnen der Größte sei. 35. Jesus setzte sich, rief die 12 Jünger zu sich und sagte zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, muss er der Letzte von allen und der Diener aller sein. 36. Er stellte ein Kind in ihre Mitte, nahm es in die Arme und sagte zu ihnen, 37. Wer ein solches Kind in meinem Namen aufnimmt, der nimmt mich auf. Und wer mich aufnimmt, der nimmt nicht nur mich auf, sondern auch den, der mich gesandt hat. 38. Johannes sagte zu ihm, Meister, wir haben jemanden gesehen, der in deinem Namen Dämonen austrieb. Wir haben es ihm verboten, weil er nicht zu unserer Gruppe gehörte. 39. Jesus aber sagte, verbietet es ihm nicht. Denn niemand, der in meinem Namen ein Wunder tut, kann danach leicht schlecht über mich reden. 40. Denn wer nicht gegen uns ist, der ist für uns. 41. Ich versichere euch, wer euch einen Becher Wasser gibt, weil ihr zu Christus gehört, wird seinen Lohn nicht verlieren. 42. Wer aber einen dieser kleinen Gläubigen zum Bösen verführt, für den wäre es besser, wenn ihm ein großer Mühlstein um den Hals gehängt und er ins Meer geworfen würde. 43. Wenn deine Hand dich zur Sünde verführt, dann hau sie ab. Es ist besser für dich, verstümmelt ins ewige Leben zu gehen, als mit zwei Händen in die Hölle zu kommen, in das Feuer, das niemals erlischt. 44. Dort stirbt der Wurm nicht und das Feuer erlischt nicht. 45. Wenn dein Fuß dich zur Sünde verführt, dann hau ihn ab. Es ist besser für dich, lahm ins ewige Leben zu gehen, als mit zwei Füßen in die Hölle geworfen zu werden. 46. Dort stirbt der Wurm nicht und das Feuer erlischt nicht. 47. Wenn dein Auge dich zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Es ist besser für dich, einäugig in das Reich Gottes zu kommen, als mit zwei Augen in die Hölle geworfen zu werden, 48. Wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlischt. 49. Denn jeder wird mit Feuer gesalzen werden. 50. Salz ist gut. Wenn das Salz aber seine Kraft verliert, womit kann man es dann wieder salzig machen? Habt Salz in euch und lebt friedlich miteinander.